Einer Meldung der südkoreanischen Online-Zeitung Jeju Shimbun zufolge beriefen die südkoreanischen Organisationen gegen Thatstationierung am 23. Februar vor dem Warenhaus Lotte eine Pressekonferenz ein und forderten die völlige Ungültigmachung der Thatvereinbarung und die Unterbrechung der Lieferung des Thatstandortes durch das Konzern Lotte. Am gleichen Tag wurden aus dem Golfplatz Songju, der als Thatstandort bestimmt ist, auf großen LKWs die Güter hinaus transportiert. Die Bewohner des Dorfes Chosong, der Gemeinde Chosong, Kreis Songju, Bezirk Nordgyeongsang, stellten sich den Wagen in den Weg und führten Protestaktionen durch.